Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Jetzt die Lesung im 2 und mittendrin in den Abenteuern des braven Soldaten Schweig, gelesen von Helmut Qualtinger. Noch immer schafft es Schweig, sich von der Front des Ersten Weltkrieges fernzuhalten. Im Hinterland dümpelt er einige Zeit im Garnisonsspital als Rheumageplagter und damit Kriegsdienstuntauglicher. Die Kranken dort werden alle verdächtig zu simulieren. Deswegen quälen sie die Ärzte ordentlich mit Diäten, Einläufen und Magenspülungen. Schweig erträgt jede dieser Torturen mit heiterer Gleichmut und er bemüht sich immer, seinen Peinigern das Leben und ihre Quälereien noch einfacher zu machen. Darin ist er so gut, dass sie darüber verzweifeln. Als Schweig eines Tages beim Gottesdienst in Tränen ausbricht, nur um dem predigenden Feldkuraten Katz einen Gefallen zu tun, als er in Tränen ausbricht, wird er kurzerhand von diesem immer betrunkenen Geistlichen angefordert. Er soll von jetzt an als Diener oder anders gesagt als Putzfleck bei ihm Dienst tun. Schweig als Offiziersdiener beim Feldkuraten. Schweig war bereits den dritten Tag Bursche beim Feldkuraten Otto Katz und hatte ihn während dieser Zeit nur einmal gesehen. Am dritten Tag kam der Bursche vom Oberleutnant Helmich und forderte Schweig auf, er möge den Feldkuraten abholen. Nachdem Schweig an Ort und Stelle angelangt war, rüttelte er den Feldkuraten, und als dieser etwas brummte und die Augen aufschlug, salutierte Schweig und sagte: »Melde gehorsamst, Herr Feldkurat, dass ich hier bin.« »Und was wollen Sie hier?« »Melde gehorsamst, dass ich Sie abholen soll, Herr Feldkurat.« »Sie sollen mich also abholen. Und wohin gehen wir?« »In Ihre Wohnung, Herr Feldkurat.« »Und warum soll ich in meine Wohnung gehen? Bin ich denn nicht in meiner Wohnung?« »Melde gehorsamst, Herr Feldkurat, dass Sie am Gang in einem fremden Haus sind.« »Und wie bin ich hergekommen?« »Melde gehorsamst, Sie waren zu Besuch.« »Zu Besuch war ich nicht. Da irren Sie sich.« Schweig hob den Feldkuraten auf und stellte ihn an die Wand, worauf dieser in der neuen Position abermals zu schlummern anfing. Schweig weckte ihn. »Was wünschen Sie?« sagte der Feldkurat mit dem vergeblichen Versuch, an der Wand hinabzugleiten und sich auf die Erde zu setzen. »Wer sind Sie eigentlich?« »Melde gehorsamst«, antwortete Schweig, den Feldkuraten wieder an die Wand drückend. »Ich bin Ihr Putzfleck, Herr Feldkurat.« »Ich habe keinen Putzfleck«, sagte der Feldkurat mühsam. »Ich bin kein Feldkurat.« »Ich bin ein Schwein«, fügte er mit der Aufrichtigkeit des Säufers hinzu. »Lassen Sie mich los, mein Herr, ich kenne Sie nicht.« Der kleine Kampf endete mit dem völligen Sieg Schweigs. Schweig nützte seinen Sieg dahin aus, dass er den Feldkuraten über die Treppe in den Hausflur schleppte, wo der Feldkurat Widerstand leistete, um nicht auf die Straße gezogen zu werden. »Ich kenne Sie nicht, mein Herr«, sagte er zu Schweig während des Kampfes ununterbrochen. »Kennen Sie einen gewissen Otto Katz? Das bin ich.« Schweig ließ das Meldegehorsamst beiseite und sprach mit dem Feldkuraten in rein vertraulichem Ton. »Lass los, sag ich«, rief er, »oder ich hau dir eins über die Pratzen. Wir gehen nach Haus und basta, kein Wort mehr.« Schweig drängte und trug ihn aus dem Hausflur hinaus und schleppte ihn übers Trottoir in der Richtung der Wohnung. »Was ist denn das für ein Herr?« fragte jemand von den Zuschauern auf der Straße. »Das ist mein Bruder«, antwortete Schweig. »Er hat Urlaub bekommen. So ist er mich besuchen gekommen und hat sich vor Freude besoffen, weil er geglaubt hat, dass ich tot bin.« Als Schweig am Morgen zum Feldkuraten ins Zimmer trat, fand er ihn auf dem Divan liegend in bedrückter Stimmung. »Ich kann mich nicht erinnern«, sagte er, »wie ich aus dem Bett aufs Kanapee gekommen bin.« »Im Bett waren Sie überhaupt nicht. Gleich wie wir gekommen sind, habe ich Sie aufs Kanapee gelegt. Weiter ist es nicht mehr gegangen.« »Und was habe ich aufgeführt? Habe ich überhaupt was aufgeführt? War ich nicht vielleicht betrunken?« »Nicht zum Sagen«, entgegnete Schweig. »Vollkommen, Herr Feldkurat.« »Mir ist, wie wenn mich jemand verprügelt hätte«, klagte der Feldkurat. »Und dann habe ich Durst.« »Der Durst, Herr Feldkurat, ist die Folge von dem gestrigen Durst«, Daraus kommt man nicht so bald heraus. Ich habe einen Tischler gekannt, der hat sich zum ersten Mal am Silvester im Jahre 1910 besoffen und am 1. Jänner früh hat er solchen Durst gehabt und es war ihm so schlecht, dass er sich einen Hering gekauft hat und von neuem getrunken hat. Und so macht das täglich schon über 4 Jahre und niemand kann ihm helfen, weil er sich immer schon Samstag Heringe auf die ganze Woche kauft. Das ist halt so ein Ringelspiel, wie ein alter Feldwebel beim 91. Regiment gesagt hat. Der Feldkurat war von einem vollendeten Kater und einer vollständigen Depression befallen. »Wenn man noch«, sagte er, »edle Getränke trinken möchte, Arak, Maraschino, Cognac, aber ich habe gestern Wacholderbranntwein getrunken. Ich wundere mich, dass ich das saufen kann. Schmecken tut's widerlich. Wenn's wenigstens Griot wäre. Die Leute erfinden verschiedene Schweinereien und trinken sie wie Wasser. So ein Wacholderbranntwein ist nicht einmal schmackhaft, der hat nicht mehr Farbe, brennt im Hals. Und wenn er wenigstens echt wäre, ein Destillat aus Wacholder, wie ich es einmal im Mähren getrunken hab, aber dieser Wacholderbranntwein war aus Holzspiritus und Öl. Schauen Sie, wie ich krächz. Schnaps ist Gift, sagte er überzeugt, und er muss ein ursprüngliches Original sein. Echt und nicht in einer Fabrik auf kaltem Weg von Juden hergestellt. Das ist so wie mit dem Rum. Ein guter Rum ist eine Seltenheit. Wenn ich einen echten Nussbranntwein hier hätte, seufzte er, der tät mir den Magen in Ordnung bringen. So ein Nussbranntwein, wie ein Hauptmann Schnabel in Bruska hat. Er fing an, seine Taschen zu durchsuchen und schaute in seine Börse. Ich hab alles in allem 36 Kreuzer. Was, wenn ich das Kanapé verkaufen würde? Na, das Kanapé lass ich mir. Ich werde sie zum Herrn Hauptmann Schnabel schicken, er soll mir 100 Kronen borgen. Er hat vorgestern beim Kartenspiel gewonnen. Wenn Sie dort nichts ausrichten, so gehen Sie nach Wroschewitz, in die Kaserne zum Oberleutnant Mahler. Geht's dort nicht, gehen Sie auf den Hradschin zu Hauptmann Fischer. Dem sagen Sie, dass ich Fourage fürs Pferd zahlen muss, die ich vertrunken habe. Und wenn es ihnen nicht mal dort gelingt, versetzen wir das Klavier und wenn weiß Gott, was geschehen soll. Ich schreibe ihnen für alle Fälle ein paar Zeilen auf. Lassen Sie sich nicht abfertigen. Sagen Sie, dass ich's brauche, weil ich ganz schwarz bin. Denken Sie sich aus, was Sie wollen, aber kommen Sie mir nicht mit leeren Händen zurück oder ich schicke Sie an die Front. Fragen Sie beim Hauptmann Schnabel, wo er diesen Nussbrandwein kauft und kaufen Sie 2 Flaschen. Schweig erfüllte seine Aufgabe glänzend. Seine Einfalt und sein ehrliches Gesicht sicherten ihm vollkommenes Vertrauen. Man glaubte ihm ohne weiteres, dass alles, was er sagte, wahr sei. Als er ruhmreich von der Expedition zurückgekehrt 300 Kronen vorwies, war der Feldkurat, der sich inzwischen gewaschen und umgekleidet hatte, sehr überrascht. »Ich war lieber gleich bei allen«, sagte Schweig, »damit wir uns nicht morgen oder übermorgen von neuem um Geld kümmern müssen.« Es ist glatt genug gegangen, nur von Hauptmann Schnabel habe ich auf die Knie fallen müssen. Das scheint eine Bestie zu sein. Aber wie ich ihm gesagt habe, dass wir Alimente zahlen müssen. Alimente? Wiederholte der Feldkurat entsetzt. Na freilich Alimente, Herr Feldkurat, eine Abfindung für die Mädeln. Sie haben gesagt, ich soll mir was ausdenken und mir ist nichts anderes eingefallen. Ah, da haben Sie was Schönes angestellt, Schweig, seufzte der Feldkurat und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Das ist wieder ein hübscher Skandal, sagte er, während er sich am Kopf packte. »Ich hab solche Kopfschmerzen!« Im Vorzimmer erklärte Schweig, wartet man auf das Klavier. »Ich hab die Leute gleich mitgebracht, damit sie es uns ins Versatzamt schaffen, Herr Feldkurat. Es wird gar nicht übel sein, wenn das Klavier wegkommt. Es wird mehr Platz sein und wir werden mehr Geld beisammen haben und haben auf ein paar Tag Ruhe. Ich hab auch schon einen Käufer fürs Kanapé. Es ist ein Bekannter von mir, ein Trädler.« Er kommt Nachmittag her. Heutzutage bezahlt man ein Lederkanapé gut. Sonst haben Sie nichts angestellt, Schweig? Fragte der Feldkurat verzweifelt, während er sich den Kopf mit den Händen festhielt. Melde gehorsamst, Herr Feldkurat, ich habe noch statt 2 Flaschen Nussbranntwein, wie ihn der Hauptmann Schnabel kauft, 5 Flaschen gebracht, damit ein bisschen Vorrat da ist und damit wir was zu trinken haben. Kann ich jetzt das Klavier wegschaffen lassen, bevor man uns das Versatzamt sperrt? Der Feldkurat machte eine hoffnungslose Handbewegung und kurz darauf wurde das Klavier schon auf den Wagen geladen. Als Schweig aus dem Versatzamt zurückkam, saß der Feldkurat vor einer offenen Flasche Nussbranntwein und erklärte Schweig, dass er von morgen an ein neues Leben führen werde. Alkohol trinken sei gemeiner Materialismus. Man müsse ein geistiges Leben führen. Er philosophierte etwa eine halbe Stunde lang. Als er die dritte Flasche öffnete, kam der Trödler und der Feldkurat verkaufte ihm für eine Bagatelle das Kanapé, forderte ihn auf, sich mit ihm zu unterhalten und war sehr ungehalten, als der Händler sich entschuldigte, er müsse gehen, da er noch einen Nachttisch kaufen wolle. »Schade, dass ich keinen hab«, sagte der Feldkurat vorwurfsvoll. »Der Mensch denkt nie an alles.« Nachdem der Händler gegangen war, knüpfte der Feldkurat eine freundschaftliche Unterhaltung mit Schweg an und leerte mit ihm eine weitere Flasche. Sie saßen lange. Auch der Abend traf Schweg und den Feldkuraten in freundschaftlichem Gespräch an. In der Nacht änderte sich jedoch das Verhältnis, der Feldkurat verfiel in seinen gestrigen Zustand, verwechselte Schweg mit jemand anderem und sagte ihm, »Erinnerst du dich, dass wir zusammen in die Quinta gegangen sind und dass ich dir die griechische Aufgaben gemacht habe? Ihr habt eine Villa in Jiverslav und könnt mit dem Dampfer auf der Moldau fahren.« Schweg zwang ihn, Stiefel und Kleider auszuziehen. Der Feldkurat folgte ihm mit einem Protest an unbekannte Personen. »Sehen Sie mal an«, sagte er zum Schrank und zum Gummibaum, »wie meine Verwandten mit mir umgehen?« »Ich kenne meine Verwandten nicht«, entschloss er sich plötzlich, indem er sich ins Bett legte. »Und wenn sie Himmel und Hölle gegen mich verschwören sollten, ich kenne sie nicht.« Und durchs Zimmer dröhnte das Schnarchen des Feldkuraten. Schweg als Offiziersdiener bei Oberleutnant Lukas. Schwegs Glück sollte nicht lange währen. Das unerbittliche Schicksal zerriss das freundschaftliche Verhältnis zwischen ihm und dem Feldkuraten. Der Feldkurat verkaufte Schweg an Oberleutnant Lukas, oder besser gesagt, er verspielte ihn beim Kartenspiel. Es kam so unverhofft. In einer netten Gesellschaft bei Oberleutnant Lukas spielte man 21. Der Feldkurat verspielte alles und zu guter Letzt sagte er, »Wie viel borgen Sie mir auf meinen Burschen? Ein kolossaler Trottel und eine interessante Figur, etwas non plus ultra. So einen Burschen hat noch niemand gehabt.« »Ich borg da 100 Kronen, machte sich Oberleutnant Lukas erbötig. »Wenn ich sie bis übermorgen nicht bekomme, schickst du mir diese Rarität. Mein Putzfleck ist ein ekelhafter Mensch. Fortwährend seufzt er, schreibt nach Hause Briefe und dabei stiehlt er, was ihm unter die Hand kommt.« »Also es gilt«, sagte der Feldkurat leichtsinnig, »entweder übermorgen 100 Kronen oder den Schweg.« Er verlor auch die 100 Kronen und ging traurig nach Hause. Er wusste bestimmt und zweifelte in keiner Weise daran, dass er bis übermorgen die 100 Kronen nicht auftreiben werde und Schweg eigentlich elend und miserabel verkauft hatte. »Ich hätte 200 Kronen sagen sollen«, sagte er sich ärgerlich, aber als er in den Einser der elektrischen Straßenbahn stieg, die ihn binnen kurzem nach Haus bringen sollte, wurde er von Sentimentalität und Vorwürfen befallen. »Es ist nicht hübsch von mir«, dachte er, als er an der Tür seiner Wohnung klingelte. »Wie werde ich in seine dummen, gutmütigen Augen blicken können?« »Lieber Schweg«, sagte er, als er zu Hause war, »heute hat sich etwas Ungewöhnliches ereignet. Ich habe ein schreckliches Pech im Kartenspiel gehabt. Ich habe alles hopp genommen und das Ass in der Hand gehabt, dann ist ein Zehner gekommen und der Bankhalter hat den Buben in der Hand gehabt und hat's auch auf 21 gebracht. Ich habe ein paar Mal aufs Ass oder den Zehner gezogen und immer habe ich das gleiche Blatt mit dem Bankhalter gehabt. Ich habe alles Geld verspielt.« Er verstummte. »Und zum Schluss habe ich Sie verloren. Ich habe mir auf Sie 100 Kronen ausgeborgt und wenn ich Sie bis übermorgen nicht zurückgebe, werden Sie nicht mehr mir, sondern Oberleutnant Lukas gehören. Ja, mir tut es wirklich leid.« 100 Kronen habe ich noch«, sagte Schweg. »Ich kann sie Ihnen borgen.« »Geben Sie her«, sagte der Feldkurat neu belebt. »Ich trage sie gleich zu Lukas. Ich möchte mich wirklich ungern von Ihnen trennen.« Lukas war sehr überrascht, als er den Feldkuraten abermals erblickte. »Ich komme dir die Schuld bezahlen«, sagte der Feldkurat, siegesbewusst umherblickend. »Lass mich mitspülen!« »Hopp«, ließ sich der Feldkurat vernehmen, als die Reihe an ihn kam. »Um ein Aug«, rief er aus, »ihr habt zu viel gezogen.« »Also hopp«, sagte er bei der zweiten Runde, »hopp, blind!« 20 nehmt«, verkündete der Bankier. »Ich hab ganze 19, sagte der Feldkurat leise, während er die letzten 40 Kronen von dem 100er in die Bank legte, den Schweg ihm geborgt hatte, um sich von der neuen Leibeigenschaft loszukaufen. Auf dem Heimwege gelangte der Feldkurat zu der Überzeugung, dass Schluss sei, dass nichts mehr Schweg retten könne und dass es Schwegs Verhängnis sei, bei Oberleutnant Lukas dienen zu müssen. Und als Schweg öffnete, sagte er ihm: »Alles vergeblich, Schweg, dem Schicksal kann niemand entrinnen. Ich habe sie samt ihren 100 Kronen verspielt. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, aber das Schicksal ist stärker als ich. Es hat sie Oberleutnant Lukas in die Klauen geworfen und wir müssen Abschied nehmen.« »Und war viel in der Bank?« fragte Schweg ruhig. »Oder haben Sie selbst Vorhand gehabt? Wenn die Karte schlecht fällt, ist es sehr schlecht, aber manchmal ist es einmal leer, wenn es gar zu gut geht.« Dann kochte Schweg Grog und die Szene endete damit, dass der Feldkurat, als es Schweg in der Nacht gelang, ihn mit Anstrengung ins Bett zu schaffen, Tränen vergoss und weinte. Am nächsten Tag ging der Feldkurat, Schwegs Blicken ausweichend, zeitig früh fort und kehrte erst in der Nacht mit einem Infanteristen zurück. »Zeigen Sie ihm, Schweg«, sagte er, wiederum Schwegs Blicken ausweichend, »wo was liegt, damit er orientiert ist, und bringen Sie ihm bei, wie man Grog kocht. Früh melden Sie sich bei Oberleutnant Lukas.« So geschah es, dass am nächsten Vormittag Oberleutnant Lukas zum ersten Mal das ehrliche und aufrichtige Gesicht des braven Soldaten Schweg erblickte, der ihm meldete: »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich bin der Schweg, den was der Herr Feldkurat in den Karten verspielt hat.« Oberleutnant Lukas war der Typus eines aktiven Offiziers der morschen österreichischen Monarchie. Sonst war er ein braver Mensch, fürchtete sich nicht vor seinen Vorgesetzten und kümmerte sich bei den Manövern um seinen Zug, wie sich's gebührt und gehört. Er wusste ihn stets bequem in Scheunen unterzubringen und ließ häufig von seiner bescheidenen Gage seinen Soldaten ein Fass Bier anzapfen. Etwas in seinem Charakter erinnerte an einen Bauern aus Südböhmen, wo er in einem Dorf zwischen schwarzen Wäldern und Teichen geboren worden war. Wenn er aber auch den Soldaten gegenüber gerecht war und sie nicht quälte, so wies sein Charakter dennoch einen besonderen Zug auf. Er hasste seine Putzer, weil er immer das Glück hatte, den unausstehlichsten und gemeinsten Putzfleck zu bekommen. Außerordentlich groß war seine Liebe zu Tieren. Er besaß einen Harzer Kanarienvogel und eine Angorakatze. Als Schweg kam, um Lukas seinen Dienstantritt zu melden, führte ihn dieser ins Zimmer und sagte ihm: »Der Herr Feldkurat Katz hat mir Sie empfohlen und wünscht, dass Sie seiner Empfehlung keine Schande machen. Ich habe bereits 12 Putzer gehabt und keiner davon ist bei mir warm geworden. Ich wünsche, dass Sie immer die Wahrheit sprechen und ohne Widerrede alle meine Befehle ausführen. Wenn ich sage, springen Sie ins Feuer, so müssen Sie ins Feuer springen, auch wenn Sie keine Lust dazu haben. Wohin schauen Sie?« Schweg blickte mit Interesse zur Seite auf die Wand, wo der Käfig mit dem Kanarienvogel hing, und antwortete, seine gutmütigen Augen nunmehr auf den Oberleutnant heftend, in freundlichem, gutmütigem Ton: »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dort ist ein hübscher Kanarienvogel.« Und den Strom der Rede des Oberleutnants auf diese Weise unterbrechend, stand Schweg militärisch da und blickte ihm ohne zu zwinkern geradewegs in die Augen. Der Oberleutnant wollte etwas Scharfes erwidern, allein als er den unschuldigen Ausdruck in Schwegs Gesicht bemerkte, sagte er: »Ja, bei mir muss Ordnung und Sauberkeit sein, und man darf mich nicht belügen. Ich liebe Ehrlichkeit. Ich hasse die Lüge und strafe sie unbarmherzig. Verstehen Sie mich gut?« »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich verstehe. Nichts ist ärger, wie wenn jemand liegt. Wie er sich zu verwickeln anfängt, ist er verloren. Ich bin der Meinung, dass es immer am besten ist, zu gestehen, aufrichtig zu sein und wenn ich schon was anstellt, zu kommen und zu sagen: Melde gehorsamst, ich habe das und das angestellt. Und was die Ehrlichkeit betrifft, ist es immer eine sehr hübsche Sache, weil man mit ihr immer am weitesten kommt. So wie wenn diese Wettgehen sind. Wie einer zu fixeln anfängt und läuft, ist er schon distanziert. Das ist meinem Vetter passiert. Ein ehrlicher Mensch ist überall geschätzt, geehrt, mit sich selbst zufrieden und fühlt sich wie neugeboren, wenn er sich abends ins Bett legt und sagen kann: Heute war ich wieder ehrlich.« Während dieser Rede saß Oberleutnant Lukas schon lange auf einem Stuhl, blickte Schweg auf die Stiefel und dachte: »Mein Gott, ich rede ja auch manchmal solche Blödheiten.« Nichtsdestoweniger sagte er, da er seine Autorität nicht verlieren wollte, als Schweg geendet hatte: »Bei mir müssen Sie Stiefel putzen, Ihre Uniform in Ordnung halten, die Knöpfe ordentlich angenäht haben und müssen den Eindruck eines Soldaten und nicht irgendeines Zivilisten machen. Es ist merkwürdig, dass sich keiner von euch militärisch benehmen kann. Nur einer von allen meinen Dienern hat ein kriegerisches Äußeres gehabt und zum Schluss hat er mir meine Paradeuniform gestohlen und in der Judenstadt verkauft. Er brach ab und fuhr fort, schwäg alle seine Pflichten zu erklären, wobei er nicht vergaß, nachdrücklich zu betonen, dass Schweg treu sein müsse und nirgends erzählen dürfe, was zu Hause geschehe. Zu mir kommen Damen zu Besuch, bemerkte er. Manchmal bleibt eine über Nacht hier, wenn ich am Morgen keinen Dienst habe. In so einem Fall bringen Sie uns den Kaffee zum Bett, wenn ich leite. Verstehen Sie? Melde gehorsamst, dass ich verstehe, Herr Oberleutnant. Ich weiß, was sich schickt und gehört, wenn irgendwo eine Dame schläft. Gut, Schweg. Damen gegenüber müssen wir immer einen ungewöhnlichen Takt bewahren, sagte der Oberleutnant, dessen Laune sich besserte, weil das Gespräch auf einen Gegenstand gekommen war, der seine freie Zeit zwischen Kaserne, Exerzierplatz und Karten ausfüllte. Die Frauen waren die Seele seiner Wohnung. Es waren ihrer ein paar Dutzend und viele von ihnen bemühten sich während ihres Aufenthaltes, seine Wohnung mit verschiedenen Kleinigkeiten auszuschmücken. Eine, die Frau eines Kaffeehausbesitzers, die volle 14 Tage bei ihm gelebt hatte, bis der Herr Gemalsche abholte, hatte ihm einen reizenden Überwurf auf den Tisch gestickt, hatte seine ganze Wäsche mit Monogrammen versehen und hätte vielleicht noch einen Wandteppich zu Ende gestickt, wenn der Gatte die Idylle nicht zerstört hätte. Eine Dame, die nach 3 Wochen von ihren Eltern abgeholt wurde, hängte das Bild eines Schutzengels über sein Bett. In allen Winkeln des Schlafzimmers und Speisezimmers war eine Frauenhand merkbar. Sogar in der Küche, wo die mannigfachsten Küchengeräte und Gefäße vorhanden waren, das großartige Geschenk einer verliebten Fabrikantenfrau, die außer ihrer Leidenschaft ein Instrument zum Zerschneiden von sämtlichen Gemüse und Kraut, ein Instrument zum Semmelreiben, eine Hackmaschine für Fleisch, Kasserollen, Pfannen, Schüsseln, Kochlöffel und weiß Gott was noch mitgebracht hatte. Oberleutnant Lukas führte auch eine umfangreiche Korrespondenz, besaß ein Album seiner Geliebten und eine Sammlung verschiedener Reliquien, denn in den letzten 2 Jahren zeigte er eine gewisse Neigung zum Fetischismus. »Ich habe heute Dienst«, sagte er, »ich komme erst in der Nacht, passen Sie auf alles auf und bringen Sie die Wohnung in Ordnung.« Nachdem er noch Anordnungen betreffs des Kanarienvogels und der Angorakatze getroffen hatte, ging er fort, nicht ohne noch in der Türe einige Worte über Ehrlichkeit und Ordnung zu sagen. Nachdem er gegangen war, brachte Schweg alles in der Wohnung in beste Ordnung, so dass er Oberleutnant Lukas, als dieser in der Nacht nach Hause kam, melden konnte: »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, alles in Ordnung. Nur die Katze hat Unfug getrieben und den Kanari aufgefressen.« »Wieso?« donnerte der Oberleutnant. »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, so. Ich habe gewusst, dass Katzen Kanaris nicht gern haben und ihnen gern was zu leid tun. So habe ich sie zusammen bekannt machen wollen und in dem Fall, dass die Beste ihr was unternommen hätte, wollte ich ihr den Pelz verbleien, damit sie ihr Leben lang nicht daran vergisst, wie sie sich zum Kanari benehmen sollen, weil ich Tiere sehr gern habe. Bei uns im Haus ist ein Hutmacher und der hat eine Katze so dressiert, dass sie ihm zuerst 3 Kanaris aufgefressen hat und jetzt nicht einen und der Kanari kann sich meinetwegen auf sie setzen. Ich wollte es also auch versuchen und habe den Kanari aus dem Käfig genommen und ihr ihn zu beschnuppern gegeben und sie, der Aff, hat ihm, ehe ich mich versehen habe, den Kopf abgebissen. Ich habe wirklich so eine Gemeinheit nicht von ihr erwartet. Wenn es ein Spatz war, Herr Oberleutnant, dann möchte ich noch nicht sagen, aber so ein hübscher, harzer Kanari. Und wie gierig sie ihn samt den Federn aufgefressen hat und dabei hat sie vor lauter Freude geknurrt. Katzen sind herrlich nicht musikalisch gebildet und können nicht ausstehen, wenn ein Kanari singt, weil es die Bestien nicht verstehen. Ich habe die Katze ausgeschimpft, aber Gott behüte, ich habe ihr nichts gemacht und auf sie gewartet, was sie entscheiden werden, was ihr dafür geschehen soll, dem Biss, dem Reidigen. Katzen haben aber ein zähes Leben. Wenn sie befehlen, Herr Oberleutnant, dass ich sie umbringe. Und Schweg erklärte dem Oberleutnant mit der unschuldvollsten Miene und seinem lieben, gutmütigen Lächeln, wie man Katzen tötet und brachte Einzelheiten vor, die einen Tierschutzverein sicherlich ins Irrenhaus hätten bringen müssen. »Ich habe am liebsten Hunde«, sagte Schweg, »weil das für einen, der sie verkaufen kann, ein einträgliches Geschäft ist. Ich habe mich darauf verstanden, weil ich immer ehrlich war. Aber doch sind noch Leute zu mir gekommen. Ich habe ihnen herrlich ein Krepierl statt einem reinrassigen und gesunden Hund verkauft, wie wenn alle Hunde reinrassig und gesund sein müssten. Und jeder wollte gleich einen Stammbaum haben. So habe ich mir Stammbäume drucken lassen müssen und aus dem Koschierscher-Köter, was in einer Ziegelei geboren worden ist, den reinrassigsten Adeligen aus dem bayerischen Hundezwinger Arnim von Barheim machen müssen. Und wirklich, die Leute waren froh, dass sie es so gut getroffen haben und ein reinrassiges Tier zu Hause haben. Und ich habe ihnen meinetwegen einen Wrischowitzer Spitz als Dachshund anbieten können. Und sie haben sich nur gewundert, warum so ein seltener Hund, der bis aus Deutschland ist, struppig ist und keine krummen Beine hat. Das macht man so in allen Hundezwingern. Da möchten Sie erst Augenwache, Herr Oberleutnant, was für Betrügereien mit Stammbäumen man in den großen Hundezwingern macht. Hunde, die von sich sagen können, ich bin ein reinrassiger Bestie, gibt's wirklich wenig. Ich hab Hunde sehr gern, sagte der Oberleutnant. Einige von meinen Kameraden, die an der Front sind, haben Hunde mit und haben mir geschrieben, dass ihnen der Krieg in Gesellschaft eines treuen und ergebenen Tieres nicht so schlimm erscheint. Sie kennen also alle Hunderassen und ich hoffe, wenn ich einen Hund hätte, würden sie ihn ordentlich pflegen. Welche Rasse ist Ihrer Meinung nach die beste? Ich meine nämlich einen Hund als Gesellschafter. Ich habe einmal einen Stallpinscher gehabt, aber ich weiß nicht. Meiner Meinung nach, Herr Oberleutnant, ist ein Stallpinscher ein sehr lieber Hund. Jedem, das ist wahr, gefällt er nicht, weil er Borsten hat und so einen harten Bart am Maul, dass er wie ein entlassener Sträfling aussieht. Er ist so hässlich, dass er schon wieder schön ist und dabei sehr klug. Wie soll so ein blöder Bernhardiner mit ihm aufnehmen? Er ist noch gescheiter wie ein Foxterrier. Ich habe ihn gekannt. Oberleutnant Lukas schaute auf die Uhr und unterbrach Schwegs Rede. Es ist schon spät, ich muss mich ausschlafen. Morgen habe ich wieder Dienst. Sie können den ganzen Tag damit verbringen, einen Stallpinscher zu finden. Er ging schlafen und Schweg legte sich in der Küche aufs Kanapee und las noch die Zeitungen, die der Oberleutnant aus der Kaserne mitgebracht hatte. Das schau her, sagte sich Schweg. Den Sultan hat Kaiser Wilhelm mit der Kriegsmedaille ausgezeichnet und ich habe noch nicht mal die kleine silberne. Er wurde nachdenklich und sprang in die Höhe. Fast hätte ich vergessen. Schweg ging ins Zimmer, wo der Oberleutnant bereits fest schlief und weckte ihn. Meine Gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich habe keinen Befehl wegen der Katz. Und der verschlafene Oberleutnant drehte sich im Halbtraum auf die andere Seite, brummte 3 Tage Kasernenarrest und schlief weiter. Schweg verließ still das Zimmer, zog die unglückliche Katze unter dem Kanapee hervor und sagte er, »Hast 3 Tage Kasernarrest, abtreten!« Und die Angora-Katze kroch wieder unter das Kanapee. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweg, geschrieben von Jaroslav Haschek, gelesen von Helmut Qualtinger, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1983. Und nächste Woche geht es weiter mit Schwegs Abenteuern und, wie der Schluss eben angekündigt hat, mit 4 Beinern. Schweg wird sich als Hundeliebhaber betätigen. Er kennt sich bestens aus mit allen Arten des Hundediebstahls und erschreckt auch vor Stammbaumfälschungen nicht zurück. Schwegs Abenteuer mit Helmut Qualtinger wieder nächsten Dienstag um 3 hier bei DRS2. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.